Das ist KJ und Jay, Calabrese und Jonas Hagel rocken deinen Tag. Wuhu! Hallöchen! Oh, voll gut. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Das hier sind Calabrese und Jonas Hagel. Wir machen für euch einen Podcast. Wie geht's dir? Oh, mir geht's super. Heute war es nicht mehr so warm wie sonst. Irgendwie nur sowas bei 20 Grad. Geht voll klar. Und dir? Ich glaube, bei uns war es wärmer auf jeden Fall. Aber fand ich auch nicht schlimm. Und mir geht's auch sehr gut. Schön. Freut mich. Außer, was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass mein Schreibtisch richtig doll klebt, weil ich da vor ein paar Tagen aus Versehen ein Wassereis vergessen habe. Und ich hatte das einfach auf die Tischplatte gelegt, weil ich nur kurz mit beiden Händen was an meinem PC tippen wollte. Und dann habe ich das einfach vergessen. Und dann ist es komplett geschmolzen unter meine Schreibtischunterlage drunter gelaufen und dann alle meine Sachen, die hier so lagen. Ja. Ja, das cool. freut mich nicht so. Aber sonst alles tippitoppi. Und was planst du jetzt dagegen zu machen, dass dein Schreibtisch klebt? Also ich hab's notdürftig aufgewischt, auch halt schon vor ein paar Tagen. Ja, und jetzt habe ich halt einfach die Schreibtischunterlage wieder drüber gelegt, ne? Und es klebt aber trotzdem noch. Ja, also halt unter der Schreibtischunterlage jetzt, ne? Also. Ja. Aber es fällt dann auch ganz gut, weil die dann nicht wegrutscht. Nee, stimmt. Ja, so hat es auch seine positiven Seiten. Muss man denn auch mal sehen. Wie war dein Tag? Oh, eigentlich sehr nett. Außer, dass ich extra in die Uni gefahren bin, weil ich da verabredet war und dann wurde ich leider vergessen und dann saß ich alleine in der Uni und dann musste ich auch die ganze Stunde wieder zurückfahren und das war ein bisschen traurig. Oh. Ja, ja. Schade. Und sonst? Was hast du sonst gemacht? Ja, nicht so viel anderes, ne? Es dauert ja schon eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Sie. Ja. Oh, krass, ne? Dieses Sie, was ich gerade gesagt habe, das kann man auf zwei verschiedene Arten sehen. Du könntest entweder denken, dass ich so meinte, I see, wie ich verstehe, aber vielleicht auch einfach nur Sie, wie ja auf Spanisch. Es würde beides passen. Oder Sie wie mehr. Oder C wie C, aber wobei ich auch nicht wüsste, weshalb du das einfach sagen solltest. Aber ja, könnte auch sein. Stimmt, das könnte auch sein. Aber verrückt. So ja, was gibt's. Schon. Naja. Hast du Lust, was zu spielen? Aber darf ich gar nicht erzählen, wie mein Tag war? Oh, doch natürlich. Habe ich dich unterbrochen? Nein, aber du hast mich gar nicht gefragt. Entschuldige. Ich dachte, du fragst mich auch. Und ich dachte, du erzählst das einfach von dir aus. Aber dann frage ich dich gern nochmal. Lieber Jonas, wie war dein Tag heute? Was hast du gemacht? Erzähl doch mal. Okay, dann erzähle ich das mal. Ja, gerne. Heute Morgen bin ich aufgewacht um 6:30. Und dann ja. Wollte ich aber noch nicht aufstehen, weil ich nämlich erst um 1:30 schlafen gegangen bin. Also nein, eigentlich bin ich früher schlafen gegangen, aber ich habe erst um 1:30 geschlafen. Und dann habe ich geschlafen bis 10. Und dann bin ich aufgestanden und hab ein Brot gefrühstückt. Ja, was hältst du von Brot? Brot ist auf jeden Fall cool, halt stark in den Kohlenhydraten, ne? Da muss man auch drauf achten. Also aber eher das weniger ist das, Brot? Geschmacklich ist Brot auf jeden Fall ein Favorite, aber was die Kalorien angeht, ist das schon heftig. Aber wollten wir uns das nicht für eine andere Folge aufsparen? Weiß ich nicht, es ergab sich gerade so. Ach so. Aber red ruhig weiter. Okay. Aber wir können das Thema auch durchaus nochmal vertiefen, wenn es dich auch noch mehr interessiert. Ich finde Brot an sich auf jeden Fall interessant. Aber ja, wir wollen hier ja vielleicht auch nicht den Rahmen sprengen, dachte ich. Muss man denn mal sehen, aber... Müsste man dann mal. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe die Extra-Folge, die Folge 002, Folge geschnitten. Übrigens. Oh, danke schön. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, entspannt. Man hört mich, Jonas Hagel, wie ich abwasche. Ja, und da am besten sollte man dabei auch selbst mit abwaschen, ne? Oder eine ähnliche Tätigkeit ausüben. Aber abwaschen ist auf jeden Fall eine Zum gute Beispiel Möglichkeit. Füße waschen oder so, geht bestimmt auch gut. Ja, auf jeden Fall was Entspanntes. Genau, das habe ich geschnitten. Ich dachte eigentlich, ich würde es gar nicht schneiden, aber ich habe es dann doch geschnitten. Aber nur so ein paar Amps und so eine Botschaft am Anfang. Naja. Aber waren noch bestimmt nicht so viele Amps und Gesprächspausen, die du rausschneiden musstest? Nee, Also die Redepausen, nicht Gesprächspausen. Redepausen waren einige. Aber nee, das war nur, ich habe ja, so eine Aufzählung gemacht quasi. Da waren viele Amps drin, das hat mich dann noch selbst gestört und bin ich da mal beigegangen. Ja, dann geht man doch mal mit der Schere bei. Genau. Ja, dann habe ich das hochgeladen, das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Musste ich es immer neu anfangen. Nebenbei habe ich Victorious geguckt. Du ja, Ja. das ist schon nicht schön, wenn man das so hört. Und dann war ich laufen. Das ist doch mal nett. Ja, aber nicht so weit wie sonst, also nur irgendwie 6 Kilometer, weil ich ja rechtzeitig wieder da sein wollte, damit wir den Podcast hier aufnehmen können. Und bist du irgendwie auf so einem Abnehmprogramm oder so, wenn du auch darauf achtest, wenig Brot zu essen und laufen gehst und so? Nö, würde ich nicht so sagen. Es hört sich ja gerade so an, als würdest du dir eine Schokolade oder so Nee, ich habe hier gerade so eine Tüte mit 2 Schrauben drin. Die habe ich aufmachen. gerade in die Was? Hand genommen. Das schmeckt dann natürlich vielleicht nicht so gut. Nee, möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt probieren. Alles klar. Ja, okay. Und dann, ja, und dann nehmen wir jetzt halt den Podcast auf. So, das war mein Tag. So. Nett. Okay. Also wir wollten was spielen. Ich hab Bock. Ich habe auch Bock. Wir haben mir Feedback gekriegt, dass wir Wer bin ich vielleicht nicht machen sollten. Deshalb haben wir uns ein neues Spiel überlegt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Dann fang doch mal an, Jonas. Ja, ich muss mich kurz mal umgucken. Ich gucke mich auch schon mal um. Ich gucke aber natürlich dann nicht so auffällig dahin, was ich Ja. tatsächlich nehme. Du hast gerade schon so nach links geguckt. Nein, habe ich gar nicht. Voll verdächtig. Ich gucke auf dich einfach gar nicht. Ich schummel nicht so. Okay, ich bin auch schon fertig. Ja, okay. Ich habe auch was. Okay. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot. Ach stimmt, wir spielen das gar nicht gleichzeitig, ne? Jetzt muss ich jetzt erst erraten, was du hast. Echt? Ich dachte, wir können auch gleichzeitig uns, also abwechselnd Fragen stellen. Ach so. Aber was, naja, wir fragen doch eigentlich immer nur nach Sachen. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Ach so. Ja gut, dann fang ich an. Also, ja, es ist rot. Es ist rot, Und okay. du siehst es nicht. Ja, als erstes würde mir jetzt hier auffallen, die Aufnahme vom Podcast. Das, was Nee. aufgenommen ist, ist so rot hinterlegt. Nee. Mhm. Der rote Buntstift. Nee, der ist es nicht. Der Blumentopf auf der Fensterbank. Der ist weiß, Jan. Guck doch mal richtig hin, Nee, bitte. der andere, der daneben. Ach, der. Nee, der ist es auch nicht. Die rote Sprühflasche daneben. Ich weiß gar nicht, was die da macht, aber nein. Es ist auch nicht die rote Sprühflasche daneben. Ja, die ist da, damit man die Pflanzen ansprühen kann. Ach, die. Ja, klar. Ja. Die Kiste mit der Wäsche. Nee, darf ich auch ein bisschen bei dir ran? Ja, stimmt, mach du sonst vielleicht erstmal weiter. Was Also, siehst du ich denn? sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb. Oh, ist es der Post-it auf deinem Schreibtisch? Nee. Deine Gitarre? Nee, die ist doch gar nicht gelb. das Bibis Beauty Palace Poster links an der Wand? Der Vorhang. Nee. Der ist blau, Nee, der ist so gestreift. Mit ne? verschiedenen Farben. Ups, da habe ich mich wohl verguckt. Die Banane, die du gerade gegessen hast? Nein, Also die Schale? die ist es auch nicht. Der Teppich. Mhm. Oh, dann fällt mir auch irgendwie nichts mehr ein. Okay, dann mache ich mal wieder weiter. Ja. Oh, wir wollten uns eine Uhr stellen. Fällt mir gerade auf. Macht nichts, ich löse dich einfach gleich auf. Ich glaube, du kommst eh nicht drauf, weil du das ja auch nicht siehst. Das ist ja auch schwierig für Ah, dich. das ist die Schwierigkeit bei dem Spiel. Okay. Der Stuhl da. Nee, nicht der Stuhl. Das Handtuch. Nee, ich lage generell keine Handtücher in meinem Zimmer. Ach so. Das T-Shirt im Schrank. Ich habe auch keine Klamotten in meinem Zimmer. Echt nicht? Nee. Ich dachte, das könnte jetzt so ein Lucky Guess werden. Könnte es auch, wenn du mal ein bisschen nachdenkst. Ja, jetzt tu nicht wieder so, als wäre ich blöd. Der Deckel von dem Gesichtsfluid. Ja, es ist der Deckel von dem Gesichtsfluid. Oh, du Glückwunsch. machst Witze. Nein, es ist nicht der Deckel von dem Gesichtsfluid. Wusste ich Soll ich es doch. auflösen? Ja, mach mal. Es sind die Federn von dem Traumfänger zu meiner Rechten. Oh, wie konnte ich den denn übersehen? Ja, frage ich mich auch. Oh, ich bin so Vor allem, blöd. das ist auch der mitten ins Zimmer reinhängt, weil da dieser große Haken ist, gegen den sonst alle Leute, die größer als ich sind, gegenlaufen. Deshalb hängt da doch der Traumfänger. Der hängt ja wohl mitten im Zimmer. Ja, naja, das ist ja manchmal so, da sieht man den Wald vor Bäumen nicht, ne? Da sieht man den Traumfänger vor lauter Traumfänger nicht. Ja. Hier hängen nämlich auch mehrere, ne? Na gut, soll ich Möchtest bei dir du. noch ein bisschen raten? Ja, rate noch mal ein bisschen. Deine Socken? Nee, ich habe gerade gar Dein. keine Socken an, guck doch mal. Oh, ja, eh. Warst du barfuß joggen? Nee, Nein. aber ich habe die Socken danach ausgezogen. Wegen Ja. Duschen auch und so. Lecker. Dein Handtuch, was hier über dem Sofa hängt? Ah. Die Kuscheldecke? Die ist grün. Aber gut, man kann es gut mit Geld verwechseln. Aber die ist grün. Hier die Winnie-Pooh-Figur, die hier steht. Ah. Das ist halt eigentlich schon direkt vor deiner Nase. Ach, Scheiße. Ja, das Glas. Oh, ich weiß es nicht. Löst du auf? Okay, das ist halt so dieser Tesaroller hier. Oh, verdammt. Oh, ich bin so dumm. Den habe ich gerade noch benutzt. Ja. Oh. Ein bisschen besser nachgedacht. Naja. Jetzt tu nicht wieder so, als wäre ich doof. Ja, wir sollten vielleicht einfach, weißt du, man sagt ja gerne, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen und wir haben uns beide, glaube ich, ganz doof angestellt. Ja, echt. Naja, lass uns lieber schnell über was anderes sprechen. Ja, wir müssen noch kurz sagen, was der Witz ist. Welcher Witz? Der Witz. Es gab Ich halt. verstehe den Witz nicht. Hey, du bist in Trondheim. Ach so. Und ich bin in Paris. Wir sind gar nicht im selben Raum, Leute. Aber Schon witzig. mich echt verarscht. Nice Thema. Ja. Na, wie ist es so in Trondheim? kalt? Echt? Immer noch? Nee, es ist warm. Ich habe eben schon gesagt, dass es warm war. Aber kommt drauf an, wo. Achso, im Also Kühlschrank ist eher kalt, ne? das Wetter wechselt hier auch eher schnell. Und wenn Hm. ich dann meinen Kopf in den Kühlschrank stecke, dann ist es halt auch meistens direkt wieder recht kalt. Und wenn ich dann ja, meinen Fuß in Trockner stecke, dann wird das meistens recht heiß. Oder auch wenn ich auf die Herdplatte fasse, da kann man schon sagen, dass es das eher heiß ist. Aber sonst, oder auch als ich meine Zunge an unseren Metallzaun gehalten habe, da hat die festgeklebt, da war das auch mal eher kalt. Aber das ist auch schon länger her. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-entendu. Pourquoi? Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast das schon mal so erzählt. Echt? Ja. Kann gar nicht sein. Ja, muss man mal sehen. Aber deswegen redet man ja auch so komisch über Déjà-entendus. Ich habe noch nie über Déjà-entendus Nee, geredet. man redet mehr über Déjà-vus, aber das wäre ja in dem Fall irgendwie überhaupt nicht richtig. Nee, das stimmt. Ja, dann sollte man mal über Déjà-entendus reden. Hast du das häufiger? Nee, eigentlich nicht. Das war jetzt gerade zum ersten Mal. Oh, verrückt. Also halt Ich in glaube, ich hatte das Kombination auch vielleicht. schon. Ich glaube, ich hatte das auch schon häufiger. Ja, passiert. Aber dann habe ich nicht gedacht, boah, voll das krasse Déjà-entendu. Was hast du denn dann Aber, gedacht? oh, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, habe ich dann vielleicht gedacht. Ach so. Aber gut, dass du mir jetzt einen Namen dafür gegeben hast. Jetzt kann ich das endlich benennen. Ja, nee, obwohl ja schon, was ich mir denke, das ist auch eher so, oh, das habe ich schon mal gehört. Aber was ich dann sage, dafür muss man dann ja schon ein Wort finden. Deswegen bin ich gerade halt auf dieses Wort gekommen, weil man ja sonst Déjà-vu sagt. Dann dachte ich, déjà entendu, passt Sehr ja irgendwie. klug von dir. So. Ah ja, wir wollten über verrückte Hüte sprechen. Ja, wie stehst du zu verrückten Hüten? Finde ich super witzig. Und du? Finde ich auch lustig. Hast du letztens irgendwelche verrückten Hüte gesehen? Ja. Erzähl Aber ich mehr. kann mich nicht mehr erinnern, wo. Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, seit wir gesagt haben, dass wir darüber reden wollen. Und mir fällt nicht ein, wo ich das gesehen habe. Schade. Aber was war das denn für ein Ja. Hut? Der war pink. Einfach so pink oder noch mehr dabei? Ja, noch mit so Federn und so Gedöns dran. Und das war irgendjemand in so einem ganzen Kostüm. Vielleicht habe ich das auf irgendeinem Instagram-Foto gesehen oder so. Ja. Ja, die englische Fand Königin ich trägt cool. ja gerne verrückte Hüte, ne? Das stimmt, die auch. Ich Und du so? trage eher nicht so Hüte. Also jedenfalls Besitzt du keine verrückten. welchen? Doch, ich habe, also nein, das war eigentlich falsch. Ich trage schon einen Hut, wenn es sonnig ist, aber keine verrückten Hüte. So rum ist Aber das du trägst richtig. auch immer nur einen zur Zeit, ne? Nicht mehr. Ja, stimmt. So, ich bin hier jetzt gerade mal bei einer Internetsuchmaschine unterwegs. Dann guck mal nach Bildern von Queen Hat. Da sieht man ja schon einige coole Hüte. Würde ich jetzt vielleicht auch mal unseren HörerInnen empfehlen, einfach mal bei Bing Bilder nach Queen Hat zu suchen, dann sieht man verrückte Hüte. Soll ich das auch kurz machen, damit wir auf Ja, einem mach das Stand mal. sind? Können wir gemeinsam das angucken und darüber reden. Das wäre natürlich nett. Bilder. Wow, der gefällt mir gut. Welcher denn? Das ist direkt einer von den oberen, der ist so babyblau, hell lila mit so blim, so aufgeklebten Blumen vorne dran und der hat so eine Krempe, in der man auch Wasser speichern könnte oder so. Ja, stimmt, Oder den sein finde ich auch sehr Kaffee. cool. Sie macht da ihren Kaffee rein und dann macht sie immer ab und zu ihren Kopf nach vorne und dann läuft das raus und dann streckt sie ihre Zunge raus und dann hat sie ihren Frühstückskaffee. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, der sieht auf jeden Fall cool aus. Könnte auch so ein Strohhalm irgendwie da von unten durchstecken und dann kann man den so, Ja, kann man ja. so seinen Coffee sippen. Ja, ganz prima. Gefällt mir gut, die Idee. Oh, da fällt mir was ein. Er ist aber auf Englisch. How did the hipster burn his tongue? War sein Kaffee aus dem Hut so heiß? Oh. Oh Mann, jetzt hast du ja meinen Witz kaputt gemacht. Oh nein, das tut mir schrecklich leid. Glaube ich nicht. Okay, dann gucken wir halt weiter auf die Hüte. Ja. Was siehst du noch irgendeinen, den du super cool findest? Nö, aber ich gucke auch einfach mal so nach verrückte Hüte ohne Queen, okay? Auch eine Idee. Ja, machen wir mal. Oh, da kommen richtig verrückte Sachen. Oh, hier kommt so einer, der sieht aus wie so ein riesen Weihnachtsstern, den finde ich hübsch. Aber die Person sieht auch nichts mehr, glaube ich. Da ist auch einer, der sieht aus wie so ein Baustellenhütchen. Ja, und einer, der sieht aus wie eine Disco-Kugel über dem Gesicht. Was wo? Ich weiß nicht, ich habe eine andere Suchmaschine als du, also schwierig. Schade. Ah, ich sehe hier einen, da sind so Karussells drauf und ein Riesenrad. Ja, den habe ich auch. Cool. Oh, und Gefällt mir gut. zwei Und ein Flamingos. Aquarium. Hoch. Aber die Flamingos, die tragen auch noch mal Hüte. Hey, auf dem Karussell? Nein, nein, das ist ein anderer Das Hut. ist ein extra Hut. Ich glaube, das ist schwierig, weil ich sehe den Flamingo-Hut nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so ein roter Hut mit so Rosen außenrum. Und dann sitzen da drauf so zwei Flamingos. Und diese Flamingos haben beide auch noch mal einen Hut auf. Sehr witzig. Das ist echt witzig. Das ist das, ne? Ja. Was war mit dem Aquarium? Wie sieht das Aquarium aus? das ist so ein Mensch und der hat einfach seinen Kopf in so einem Aquarium. Okay. Ja, könnte man auch einfach mal machen. Naja, genug über verrückte Hüte, würde ich sagen. Meinst du? Wollen wir noch länger über verrückte Hüte Aber reden? ich gucke einmal noch die Bilder zu Ende durch, ob ich jetzt hier noch irgendwas sehe, was mich richtig Okay. begeistert. Mir fällt dazu noch der verrückte Hutmacher ein. Da habe ich auch Der eben hat schon ein Bild von gesehen. auch einen fashion Hut, finde ich. Und es gibt auch so Leute, die solche Hüte nachgemacht so verkaufen und die selber machen. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Da folgen wir einer bei Instagram. Gefällt mir sehr. Cool. Mama. Ah ja, ich sehe ihn hier jetzt. Aber nee, da ist es ein anderer Hut. Naja. Okay. Dann weiter, ne? Jo, dann weiter am Text, ne? Ich weiß nicht, worüber reden wir jetzt nächstes, Jonas? Füchse sind doch gar keine Rudeltiere, oder? Nee. Ah, und Dachse auch nicht. Aber Gurken auch nicht. Gurken auch nicht. Was gibt's, Nee. was sind denn Rudeltiere? Wölfe zum Beispiel. Aber Gurken sind vor allem keine Rudeltiere. Deshalb sieht man auch nie ein Rudel Gurken durch den Wald fliegen. Ja. Aber warte, was sieht man denn durch den Wald fliegen? Ein Rudel Vögel. Aber das heißt ja Schwarm bei Vögeln, ne? Ja, Weil aber die wieso heißt es da Schwärme sind plötzlich größer. Schwarm? Ich glaube, das ist größer. Vielleicht gibt es auch Vogelrudel. Ich google das mal. Und wie heißt es bei Kaninchen? Das sind doch auch keine. Ist es ein Kaninchenrudel oder ein Hasenrudel? Da sind es doch immer Familien, oder nicht? Oder ist es noch anders? Also hier, wenn man jetzt bei Vogel nach Vogelrudel sucht, dann kommt man bei auf Wikipedia Herde. Und dann steht da, Eine Vogelherde. als Herde bezeichnet man in der Zoologie überwiegend eine Ansammlung großer, in der Regel gleichartiger Säugetiere. Oh ne, dann dennoch, achso, dennoch werden auch Gruppen flugunfähiger Vögel so genannt. Herden können auch aus verschiedenen Tierarten zusammengesetzt sein, beispielsweise Zebras, Gnus und Strauße. Ach nett. Okay, Ja, also weil man sagt ja, so ein Pferde sind in einer Herde, oder? stimmt, eine Herde Pferde, ja. Aber ein Rudel Wölfe. Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Rudel und einer Herde? Ich guck gerade mal. Also bei Rudel steht bei Wikipedia, Rudel ist die umgangssprachliche Bezeichnung für eine geschlossene und individualisierte Gruppe von Säugetieren. Ein Rudel ist eine geschlossene Gruppe, weil die Mitglieder eines Rudels nicht beliebig austauschbar sind. Und es ist eine individualisierte Gruppe, weil die Mitglieder der Gruppe sich untereinander erkennen. Okay. Ach so, genau. Im Unterschied dazu beschreibt die Herde einen anonymen Zusammenschluss von Tieren. Es gibt in Rudeln oft eine Rangordnung und eine gewisse Arbeitsteilung. Ah ja, das wäre auch das, was ich so gedacht hätte. Ja. Aber Pferde, also erkennen die sich gegenseitig nicht und ist denen das voll egal, dass da noch andere sind? Das wäre ja fies. Bei Elefanten ja auch, ne? Aber Elefanten, ja, bei Elefanten erkennen sich doch wohl voll, Ja, oder? meine ich ja. Ja, Elefanten sind doch so sozial und kümmern sich umeinander, oder nicht? Wieso ist es dann nicht ein Elefantenrudel, sondern eine Elefantenherde? Vielleicht, weil die halt keine verteilten Aufgaben haben, so in dem Sinne. Schwierig. Ja, oder Nicht schlimm. vielleicht haben sie auch keine Rangordnung. Bin hier gerade mal bei Wikipedia am Surfen auch. Doch, die Herde wird von einer reifen, meist älteren Leitkuh geführt. Im Schnitt umfasst eine solche Herde 10 Kühe mitsamt ihrem Nachwuchs. Ach so, aber wenn Herden aufeinandertreffen, schließen sie sich manchmal auf Zeit zu losen Verbänden zusammen, die mehrere hundert Tiere umfassen können. Und Männchen sind nur als Jungtiere Teil einer Herde. Wenn sie mit etwa 8 Jahren die Pubertät erreichen, werden sie von den älteren Kühen vertrieben. Alles klar. Ja. Okay, aber das erklärt ja trotzdem nicht so richtig, warum das jetzt kein Rudel ist. Nee. Gibt's nicht auch noch so ein Volk von irgendwas? Aber das ist ja, glaube ich, noch viel größer, Ein Menschenvolk. oder? Weiß ich nicht, ob man das vielleicht dann auch einfach als ideologischen Verband bezeichnen würde, den Tiere ja so in dem Sinne eher nicht aufbauen würden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Man Schwierig. weiß es nicht. Ja. Oh, bei Wildschweinen spricht man eher von einer Rotte, steht hier gerade. Oh, stimmt, das gibt's auch noch. Ja. Kannst du mal rausfinden, zu was man Volk sagt? Ich glaube, man kann das auch zu so Tiergruppen, also Bestimmt gibt es auch Tiergruppen, die so bezeichnet werden. Aber ich weiß es leider auch nicht so genau. Gibt's das oder ist das nur? Doch, gibt es. Als Staat oder Volk wird in der Biologie eine Gemeinschaft Ah, von Bienen. Tieren einer Art bezeichnet. Ja, Ein voll. Bienenvolk. Bieren. Oh. Bienen. Ja, ich bin doof. Sag mal noch, Naja, ein Ameisenvolk, eine Ameisenherde, ein Ameisenrudel. nee, aber das sind ja keine Säugetiere. Aber es ist ein Volk vielleicht, Ja. weil sie eine Königin haben. Ja. Bestimmt. Ja. So ist das wohl. Oh Mann, ich bin schon ein bisschen müde. Verrückt. Ja, gut, da haben wir jetzt mal was über Rudeltiere gelernt auch. Ja. Voll gut. Finde ich gut. Gefällt mir richtig gut. Aha. Sag mal, Jan. Wie bindest du eigentlich deine Schuhe zu? Mit Schleifen. Und machst du richtige Schleifen? Oder diese komischen Schummelschleifen, wo man nur zwei Schlaufen miteinander verknotet? Ist es nicht letztlich das Gleiche? Ja, aber ich finde es auch ein bisschen peinlich, ne? Echt? Ich finde das eigentlich Hm. praktisch. Also ich habe eine Zeit lang habe ich das ganz viel gemacht, aber inzwischen habe Ja. ich weiß nicht, ich habe das irgendwie vergessen, das zu machen. Deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Aber jetzt habe ich dich ja wieder dran erinnert. Ja, das ist lieb von dir. Gerne. Kann ich mal gucken, ob ich das wieder mache. Ich kann jetzt mal, ich kann ja mal versuchen, einfach beides zu tutorialen. Oder du willst du eins von beiden machen? Also diese komische Fake-Schleife, die kann ich nicht tutorialen. Da bin ich, also, nee, da weigere ich mich. Achso, dann mach du halt die andere. Weil es ist auch wichtig, dass man einfach mal weiß, wie man sich vernünftig die Schuhe zubindet. Und was ich noch sagen wollte, liebe Leute, bei dem Wetter ist es wichtig, wenn man, also dass man auf die Gesundheit achtet. Und da wollte ich unbedingt nochmal sagen, viel trinken, auch essen, nicht so viel Süßes, nicht so viel Brot und joggen gehen kann auch nicht schaden. Aber das ist ganz wichtig, dass man da auf seine Gesundheit achtet. Das ist auch ein Thema, das liegt mir am Herzen. So, jetzt zu den Schuhen. Erzähl doch mal, wie machst du deine komischen Fake-Schleifen? Ich überlege es halt gerade selber. Ja, du machst einfach zwei Schlaufen und dann machst du Knoten, oder Ja, nicht? es ist aber nicht ganz so leicht. Nee, ach so, nee, so eh nicht. Nee, das ist ja wirklich gefaked. Nee, man macht so zwei Schlaufen gegenüber und dann muss man die irgendwie durcheinander durchziehen. Echt? Ja. So kompliziert sahen wir das immer gar nicht aus. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es gerade hingekriegt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut war. Warte mal. Versuchst du das gerade aktuell? Ja, ich habe es gerade ein bisschen ausprobiert, aber ich. Dabei hast du doch gar keine Socken an. Nee, ich habe den Schuh auf dem Schreibtisch. Aber keine Sorge, es ist ein Hallenschuh. Puh, da bin ich ja beruhigt. Und dass ich auch einige hundert Kilometer von dir entfernt bin, das beruhigt mich zusätzlich. Das wäre ja was, wenn ich mit dir in einem Raum wäre und du deinen Schuh auf den Tisch stellen würdest. Das mag Das ist man auch sich. wichtig wegen der Hygiene. Wegen der Hygiene, meinst du? Wegen der Hygiene. Da muss man nochmal durch die Hygieneschleuse, wenn man das getan hat. Das macht man sich nicht vorstellen. Nee. Also, Schuhe binden in 2 Sekunden. Das sind alles so Videos und Videos kann ich nicht angucken, wenn die Aufnahme läuft. Das ist Guckst du blöd. dir jetzt YouTube-Videos dazu an, wie du deine Schuhe zubinden musst? Nee, kann ich ja Soll ich nicht. dir, achso, soll ich dir sonst einfach mal erzählen, wie du auch deine Schuhe zubinden kannst? Ja, erzähl das mal, dann mache ich das hier Also, gleich einfach mal nebenbei mit einer mit. ganz herkömmlichen Schleife einfach. Ja? Ja, erzähl mal genau, wie das geht. Erstmal, weißt du, einen normalen Knoten? Ja. Du hast die zwei Bänder. Die legst du übereinander. Nach vorne. Wickelst, ja, Ja. wickelst du das eine um das andere rum Aha. und ziehst es leicht fest. Alles klar, ja. Ja, das ist so ganz normal Knoten. Ja, sieht Jetzt gut nimmst du dir aus. das eine Band, machst eine Schlaufe, die du unten am Schlaufengrund festhältst. Jetzt nimmst du dir das andere Band, was du noch in der Hand hast, und wickelst das um deine Finger herum, Ja. die den Schlaufengrund ja noch festhalten. Ja. Ja, dann löst du deine Finger vom Schlaufengrund, ergreifst mit Daumen und Zeigefinger das umschlungene Band und ziehst es in einer kleinen Schlaufe fest. Währenddessen ziehst du mit der anderen Hand die andere Schlaufe, die du dir schon gebildet hattest, die du am Grund festhieltest, ziehst sie in die andere Richtung fest. Ja. Jetzt Okay. müsstest du eine Schleife haben. Habe ich. Allerdings war jetzt Gut. die eine Schlaufe ein bisschen größer als die andere. Ist das normal? Ja, das ist ein Anfängerfehler, aber das wird schon. Da muss man halt ein bisschen drauf achten. Okay. Aber sonst hast du das ganz prima gemacht, Jonas. Danke. Gerne. So, ich gucke jetzt doch nochmal eben auf YouTube. Auf meinem Handy dann. Keine Sorge, ich mach's leise, dann müsst ihr das nicht hören. Das wäre auch was, wenn ich das jetzt hören müsste. Wie jemand erklärt, wie er eine Fake-Schleife macht. Bin ich gar nicht für zu haben. Aber es ist, glaube ich, halt. Ich glaube, es ist halt echt gar keine Fake-Schleife. Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen. Vielleicht müsst ihr mir das doch gleich mal genau erzählen. Mache ich, glaube ich, dann auch mal. Ich kenne immer nur die von Klöppel Heinrich. Und die ist auch eine Fake-Schleife, definitiv. Oh, der Typ ist ja lustig. Der sitzt. Klöppel Nee, der das Heinrich? YouTube-Video macht, sitzt so am Ja. Rasen und guckt sich erstmal um, so ganz verträumt, und dann guckt er auf einmal in die Kamera und ist so ganz überrascht und dann. Und dann bindet er seinen Schuh zu. So weit habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe mir das nochmal von Aber vorne angeguckt erstmal. ein nettes Video, wenn man da noch so eine Story drumherum macht. Schön. Ja, wir können das ja sonst mal verlinken auch. Ja, verlinkt das mal. Oh, ich bin eigentlich gerade dabei, ein Freundschaftsarmband zu machen. Aber ich komme die ganze Zeit durcheinander, weil du mich irgendwie ablenkst. Also ist auch dein gutes Recht, weil wir ja gerade einen Podcast aufnehmen, aber naja. Ich hatte mir vorgenommen, noch ein bisschen was zu schaffen heute. Verstehe. Ah, okay, ich glaube, ich hab's. Alles klar. Ich versuche das mal eben. So und so. Und so. Ja. Nein, das ist, glaube ich, echt kein Fake. Also, hast du gerade einen Schuh parat? Nee, aber ich habe hier Bänder. Weiß nicht, ob das so gut geht. Es ging eben auch mit der Schleife. Ja? Ich Na tue gut. einfach so, als wäre das ein Schuh. Also ich habe hier einen Schuh, den habe ich hier auf meinem Schreibtisch stehen. Und ich nehme jetzt die Schnürsenkel in die Hand. Gut, also Ja. jetzt machst du erstmal so einen ganz normalen Knoten, wie halt eben auch. So, jetzt hast du die beiden Bänder in der Hand, ja? So, mit der rechten Hand gehst du jetzt mit Daumen und Zeigefinger von dir weg, also aus der Richtung gehst du einmal unter das Band und spannst es dann so zwischen Daumen und Zeigefinger auf, sodass du halt das Band dazwischen aufgespannt hast. Du hältst das Ende vielleicht mit Kleinem und Ringfinger fest. Das Band hast du dann von Daumen nach Zeigefinger aufgespannt und dann halt Richtung Knoten. So, auf der anderen Seite machst du das Gleiche, quasi nur halt genau andersrum. Das heißt, du wickelst mit Ja. dem Daumen das Band nach hinten. Nee, warte mal. Ich muss es kurz nochmal nachdenken. Das sieht doch komisch aus. Nee, ah, Warum? es war nicht richtig. Also, du gehst mit dem Zeigefinger und Daumen gehst du auch so unter das Band wie auf der anderen Seite, aber halt genau von der anderen Seite Ja, und spannst das logisch. dann auch so auf. Ist? Ja. Ja? Und jetzt greifst du mit der rechten Hand, Ja. also mit Daumen und Zeigefinger einfach das Band von der gegenüberliegenden Hand. Liegt das, kurze Frage, liegt das Band nur auf meinem Zeigefinger auf oder ist es einmal rumgewickelt? Naja, es ist nicht fest umgewickelt, aber der Zeigefinger spannt es halt. Also es ist jetzt nicht noch einmal rumgewickelt, aber. Okay, er spannt es und jetzt greife ich das andere Band. Genau. Und Ja. dann lässt du halt mit der linken Hand auch das Band los und greifst aber direkt das Band von der gegenüberliegenden Hand, was da jetzt so locker rumhängt. Und dann kannst du das einfach. Nee. Warte, das hat Mir nicht sind das funktioniert. einfach nur zwei überkreuzte Okay, Bänder. warte, ich versuche das nochmal. Also den Knoten habe ich hinbekommen sonst. Aber an sich. Das reicht ja auch, Nee, wenn hä? der Schuh nicht auf diese zum Knoten. Warum schaffe ich das jetzt nicht mehr? Als ich das gerade angeguckt habe, hat es geklappt. Ist gar nicht schlimm. Dann machst du einfach eine richtige Schleife und wir vergessen das. Das ist auch eine richtige Schleife. Ich gucke mir das nochmal an jetzt. Ich überlege mal, wie man das machen könnte. Also ich nehme einfach hier so das Band, mache eine Schlaufe, mache auf der anderen Seite noch eine Schlaufe, dann mache ich einfach einen Knoten rein. Dann sieht das aus wie eine Schleife, aber dann ist es trotzdem keine Schleife. Dann mache ich noch einen zweiten Knoten, weil das sonst nicht hält. So, das ist fast eine Schleife. Hübsch auf jeden Fall. Also der Anfang war bei mir auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, bei mir glaube ich nicht. Aber während du dir das erarbeitest, hast du sonst noch irgendwas Nettes erlebt? Weil ich habe ein paar komische Momente erlebt. Komische Momente. Ja, aufgrund unseres Podcasts. Echt? Ja, Erzähl. das war wirklich merkwürdig. Da sind Leute zu mir gekommen. Also schon Leute, die ich kenne, aber Leute, mit denen ich mich lange nicht unterhalten habe oder generell einfach irgendwie nicht unterhalten habe. Und haben mir voll private Sachen gesagt. So. Also haben mir so irgendwelche Fragen beantwortet, die ich denen nie gestellt habe. Oder weiß ich nicht, haben irgendwas über meine Haare auf dem Kopf gesagt, die ja keine Frisur sind, sondern nur Haare oder so. Und da war ich immer kurz super verwirrt und Ja. war so, wow, wie kommst du da drauf? Du kannst das gar nicht wissen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir zwar einfach nur uns unterhalten haben, aber dass das voll viele Leute sich angehört haben. Und das ist, ja. Fand ich merkwürdig teilweise. Aber ganz lustig im Nachhinein. Voll. Ja, doch, ist witzig. Nee, müssen wir auch darauf achten, dass wir hier nicht zu private Sachen ausplaudern. Denke ich, ne? Aber es ist ja auch interessant, einfach mal Ein paar ein Sachen paar so. privatere Dinge zu erfahren. Zum Ja. Beispiel, wie du das mit deiner Achselhygiene hältst. Das ist einfach mal nett zu wissen. Ach so. Ja, ich finde das. Ja, was reicht. Ich wollte gerade noch abschreiten, dass das so super privat ist, aber das ist eigentlich schon ein bisschen. Ist schon privat, Ein ne? bisschen schon. Ja, ich habe das jetzt aufgegeben hier mit der Schleife. Ja, ich frag nochmal Wir verlinken den euch sonst Profi. einfach mal das Video. Ja, und vielleicht kann ja auch jemand eine Beschreibung kommentieren. Das wäre natürlich nett, damit Jonas Ja. endlich wieder Fake-Schleifen machen Es kann. ist aber halt echt keine Fake-Schleife. Also, was du eben gesagt hast, das ist eine Fake-Schleife auf jeden Fall, aber das ist keine Fake-Schleife. Ich Ja, glaube. du kannst mir das ja einfach zeigen, wenn Ja, du kannst dir das Partner. dann, ja, du kannst es ja dann auch angucken. Genau. Oh, ich hab's geschafft! Echt? Glaube schon. Dann will ich Also, ja, dann will ich jetzt auch nochmal. es sieht aus wie eine Schleife. Ich hab das einfach so in meine Finger gewickelt, dann habe ich die andere Seite auch so und dann habe ich das ergriffen und hab's einfach so durcheinander geknotet und dann sah es aus wie eine Schleife. Bei mir fehlt halt irgendwie die Festigkeit. Ein bisschen so Heißkleber geht immer ganz gut. Du machst auch Witze. Würde ich Naja, nie wagen. egal. Wir Aber verlinken euch das apropos, sonst. ich bin am Darben. Was heißt das eigentlich? Notleiden oder Hungerleiden. Ah. Und in diesem Fall leide ich Hunger. Oh, das ist ja wohl eine Vollkatastrophe. Wenn man darbt. Ja, es sollte niemand darben. Und vor allem bei diesem Wetter, Freunde, vergesst es nicht. Da sollte man nicht darben. Und vor allem sollte es einen nicht dürsten. Es ist nämlich wichtig, dass man viel zu trinken zu sich nimmt. Ja, sollte man auch darauf achten, dass man meistens satt ist. Da sollte man darauf achten. Ich zum Beispiel mache das in letzter Zeit häufig auch dann mit Cola. Mit Cola. Also, dass ich auch einfach mal einen Liter Cola trinke. So. Oha, mutig. Ja. Weshalb? Meinst du, das ist nicht gut für meine Gesundheit? Ich weiß nicht, ich kriege von so viel Zucker immer Pickel. Oh. Also bilde ich mir zumindest ein. Über Weihnachten war das jedenfalls super krass. Da bin ich halt aus so meinem Healthy Lifestyle nach Hm. Hause gekommen und da gab es immer Kuchen und Kekse und Schokolade und so und dann Ja, ich habe weiß. ich Pickel gekriegt. Hattest du mir da auch erzählt in dem Moment? Hatte ich Ja, da auch denke gesehen, ich das sah mir. ganz, ganz übel sah das Naja, aus. ne? Das sah so aus wie so ein Gebirge. Oh. Ja, so schlimm habe Ja, ich das und jetzt nicht in Erinnerung, deine aber. Nase fiel auch kaum noch auf in deiner Gesichtshälfte, weil die Pickel dann irgendwann so riesig, dass man das echt kaum unterscheiden konnte. Da wollte ich dich doch einmal. Oh, warte, ich wollte, dass du irgendwas riechst, den Kuchen oder so. Und dann habe ich dir das aus Versehen unter den Pickel gehalten. Unter die Nase. Weißt du das noch? Habe ich, glaube ich, verdrängt. Es war auch echt eine schwere Zeit. Ja, glaube ich. Du hast dich auch kaum noch rausgewagt. Und wenn dann nur noch mit so einer Maske, ne? Ja. Ja, ich erinnere mich. Es war nicht schön. Na, Es war nicht schön. Vollkatastrophe, Ja. Naja, ich kriege auf jeden Fall keine Pickel von Cola. dann ist er gut. Ja, aber ich fühle mich sehr gesund, weil ich viel Zucker zu mir nehme und Zucker ist auch gut für den Körper, braucht man auch. Braucht man auch. Ich glaube, zwei Zucker ist in Cola, in einem Liter Cola ist viel mehr Zucker, als du in 3 Tagen brauchst. Überhaupt nicht. Weißt Nein? du, wenn man, ja, also, ne, wenn man Cola trinkt, hat man schon mal Zucker. Wenn du dann noch Chips isst, dann hast du noch Gemüse und Fett. Fett ist auch wichtig für den Körper. Ja, und dann hast du Pommes auch sind noch natürlich mehr besser, Zucker dass, drin. Pommes ist natürlich besser, dass noch mehr Gemüse drinne. Dazu isst du Mayo, dann hast du schon mal Eiweiße und Ja, Fette. Protein auf jeden Wichtig. Fall, auch für Protein. Muskelaufbau. Wichtig für den Körper. Ja. Und ich meine, wenn du das an so einem Tag, wenn du das einfach mal isst, Ist gut fürs Herz. morgens vielleicht noch einen Apfel. Also dann bist du topfit. Apfel wegen der Ne? Vitamine dann auch. Ja, wegen der Weil Vitamine. in Pommes ist noch nicht, also in dem Gemüse für Pommes ist noch nicht so richtig. Da ist Genau. ja eigentlich nur Kartoffelvitamin drin. Genau. Und dann noch den Apfel für den Dann brauchen wir noch Rest. ein bisschen Apfelvitamin. Ja. Finde ich geil, Ja, gefällt mir und so richtig ist gut. das. Ja, weil wenn du das am Tag isst, ne, dann verspreche ich dir, dann hast du nie wieder Pickel. Ja. Ich muss dann mal drüber sinnieren, ob ich das tatsächlich ausprobiere, aber ja. Aber glaube mir. An sich klingt mir das jetzt erstmal plausibel. Ja, ist das auch. Wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist das absolut plausibel. Ich zum Beispiel heute für meinen Teil, ne? Ich war in der Uni und ich hatte super doll Hunger. Und ich dachte, oh, ich komme nicht mehr nach Hause, so doll Hunger habe ich. Und dann bin ich einfach in den Supermarkt gegangen. Dann habe ich mir so einen richtig fettigen Quark gekauft. Ein Wackelpudding mit Vanillesoße. Eine Packung Cracker, damit man noch was Trockenes zum Aufsaugen hat. Und so eine Packung mit so Müsli-Riegeln, also mit so richtig viel Zucker und so. Ja, und dann habe ich das alles aufgegessen und danach ging es mir besser. Cool. Ja, und also ich bin auch der Meinung, das war, ja, gesundheitlich gut. Ich bin auch sehr auf die Gesundheit von Menschen bedacht. Auf meine und auch auf die von anderen Menschen. Fahrlässigkeit ist kein Wort, das du kennst. Absolut nicht. Sie. Oh, ich hab's schon wieder gesagt. Aber was meintest du damit? ja, das Englische. I see. Ich Ach so, verstehe. alles klar. Weil du könntest ja auch mein IC wegen, also mit SEAE, weißt du? Wegen mehr und so. SEAE. Nee, Ne? SEA. Achso. Weißt du, ich bin ein bisschen beeinflusst von den ganzen Pflanzenfamilien, die heißen nämlich immer EAE. Achso. Rosaceae oder so. Weißt du, ne? Weiß ich nicht, aber glaube ich dir einfach mal. Jo. Cringe. Ja. Vollkatastrophe, sage ich da nur. Ja, habe ich mir wohl mal ein Fauxpas erlaubt. Aber Hauptsache, du bist nicht am Darben. Ah, doch, Damen finde ich geil, gefällt mir richtig gut. Okay, ich habe eine Idee. Ich kann nicht sehen, was du tippst. Ich weiß. Ich langweile mich jetzt schon. Ja, ich Aber bin. bitte rede mit mir jetzt. Ja, ich rede ja schon Du mit dir. kannst nicht einfach weggehen und bloß tippen. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, was du denn da Ich tippst. bin schon bereit, ich bin schon bereit. Oh, gut, ein Glück. Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Oscar Wilde. Jeder von uns ist sein eigener Teufel und wir machen uns diese Welt zur Hölle. Vollkatastrophe. Oscar Wilde, bis auf das Vollkatastrophe, das habe ich selber da reingemacht. Zynismus. Ein Ding zu betrachten, wie es wirklich ist und nicht wie es sein sollte. Oscar Wilde. Okay. Ich wär dann auch fertig damit. Wollte nur mal ein bisschen Bildung auch hier reinbringen. Weil eigentlich tun wir das eh die ganze Zeit. Absolut. Zeit. Ich denke, also bin ich Til Schweiger. Naja, apropos, intelligent und so. Ich habe gehört, dass man so, wenn man so rote Blutflecken auf der Haut hat, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber auf jeden Fall, dass man die wegbrennen kann. Also, dass wenn man einen Stecknadelkopf erhitzt und dann da drauf drückt, dass das dann platzt und einfach weggeht. Wir haben Wie? das ausprobiert, es hat nicht geklappt, aber vielleicht klappt das ja bei jemand anderem. Ich weiß gerade noch nicht genau, wovon du sprichst. Also was für Blutpunkte, was? Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, Papst Benedikt der 16. Das sind da jetzt, aber das ist ja gar nicht richtig zugeordnet, ne? Ist nicht? Nee. Ups. Ja, ich weiß nicht, das sind einfach so rote Flecken. Ich kannte das auch nicht, aber einfach so Flecken auf der Haut, die so auch so ein bisschen erhaben sind. Verstehe. Naja, wollte ich nur mal Okay. gesagt haben. Wegen des Service. Wegen des Service und wegen der Gesundheit. Ja. Cool. Vielen Dank. Gerne. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Kurt Cobain. Wo wir ja vorhin beim Inhalt deines Zimmers waren, hast du eigentlich vatikanische Kamelen auch rumstehen? Nee, aber da bin ich dabei. Ach so. Ja, dann reden wir doch mal über Nasenspray. Was? Ich dachte über vatikanische Kamelen. Ja, dachte ich doch auch. Ja, denn. Bye bye. Auf Wiedersehen. Hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Auf jeden Fall. Liked, Und oder was? denkt an die Gesundheit. Denkt an die Erstmal. Gesundheit. Liked, teilt, kommentiert, abonniert. Vor allem kommentiert, das bereitet uns große Freude. Ja, wirklich. Vielen Und Dank, wenn ihr vielen an Dank für eure eure. Kommentare. Ja, das hat uns richtig gefreut. Und wenn ihr an eure Gesundheit denkt, dann freut uns das auch. Also viel Chips essen, ist gut. Und Pommes. Und trinken. Cola. Cola. Und Brause. Du hast das schon richtig gut verinnerlicht, das freut mich. Was kann man noch so trinken? Milch ist auch gut. Ich mag gerne Mandelmilch mit richtig viel Kakaopulver. Oh. Klingt gut. Aber weißt du was? Jetzt Nee. können wir doch leider noch nicht über vatikanische Kamelen reden. Tut mir leid. Es ist mir gerade noch Erzähl was ruhig. eingefallen. Es ist okay. Mit Kurt, der mich ja besucht hat. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. Genau der hat mich besucht und wir haben am, was war das? Donnerstag. Haben wir zum Essen so Reis mit Gemüse gemacht und dazu Tzatziki. Und das Tzatziki, also alles zusammen halt vegan. Wegen der Sicherheit Ja. auch. Auch wegen der Gesundheit. Wegen der Gesundheit auch. Und ich wollte halt eigentlich so Sojajoghurt dafür kaufen, aber es gab halt nirgendwo Natursojajoghurt, wo ich war. Und deswegen habe ich halt Mandeljoghurt genommen, den ich eigentlich nicht, von dem ich mich eigentlich fernhalten wollte, weil ich den einmal hatte und der sah halt so eklig aus. Und dann mochte ich Ja. das irgendwie nicht so. Aber in echt sieht er halt nur eklig aus. Und er schmeckt aber super gut. Und wenn man Echt? jetzt Also halt. als ich den mal hatte, fand ich den lecker. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, als ich den halt zum ersten Mal hatte, hat er halt auch nicht gut geschmeckt. Deswegen habe ich mich von dem ferngehalten, aber es gab halt nichts anderes. Dann dachte ich, probieren wir es nochmal, geben wir ihm nochmal eine Chance. Dann haben wir als Tzatziki damit gemacht, das hat richtig gut geschmeckt, aber es hat halt echt eklig ausgesehen, wie so grüner Schleim. Oh, Aber ich kann es mir gut vorstellen. es hat gut geschmeckt, sehr gut. Deswegen Das freut Mandeljoghurt kann mich ich empfehlen, natürlich. auch wenn er nicht so lecker aussieht. Da habt ihr eurer Gesundheit auch mal richtig was Gutes getan. Genau. So. Ja, hätten wir Aber das. noch eine Sache, apropos Mandel. Ich finde Mandelmilch ist immer ein bisschen zu süß. Echt? Ja. Okay. Ich wechsle dann immer auf Soja. Oder Sojareis finde ich auch sehr gut. Ist auch ein bisschen süß, aber anders süß. Und Mandel. Also zumindest die Mandelmilch, die ich immer habe, die ist super süß. Aber sie schmeckt dann natürlich auch gut, aber nicht immer. Ich Wenn du habe nicht verstehst, oft was ich meine. Mandelmilch, weil die halt recht teuer ist. Ja, Ich habe ultra teuer. meistens Soja oder Hafer. Hafer Ja. finde ich für Müsli sehr gut, Hafermilch. Naja, aber bei Aldi gab es nämlich gerade Mandelmilch im Angebot, deshalb Ach hatte ich so. gerade viel. Ja, das ist cool. Ja, die gute von Alpro. Die gönne ich mir sonst nicht. Aber da hast du dann doch mal zugegriffen. Da habe ich richtig zugeschlagen und ich kann sie jetzt schon nicht mehr sehen. Ich habe schon wieder neue Sojamilch gekauft. Naja, aber die hält sich ja lange, oder? Ja. Dann ist das ja nicht so schlimm. Eben. So. Genau. War es das für heute? Eins, ja, nochmal zu dem Kommentieren fällt mir noch was ein, aber. Ja, erzähl. Also, wir haben ja letztes Mal gefragt, wie ihr heißt, wer ihr seid, wie ihr ausseht und so. Was eure Lieblingsfarbe ist. Und wir haben leider nur einen Kommentar dazu erhalten. Ich würde ihn vielleicht auch eben mal vorlesen. Wenn ich ihn jetzt finde. Also, wir haben einen Kommentar von Max Mustermann und der sagt nämlich, ich heiße Max, meine Lieblingsfarbe ist blau und ich habe blaue Haare. Und wir hätten halt noch gerne sehr viel mehr solche Kommentare. Also erstmal vielen Dank an Max überhaupt. Entschuldige, dass ich Finde das. ich auch sympathisch, Max. Ja. Vor allem, ich glaube, die blauen Haare finde ich gut. Gefällt mir echt gut. Blaue Haare sind was Hübsches. Stehen dir auch sehr gut, Carla, übrigens. Aber meine Haare sind auch nicht blau. Das stimmt, du hast sie neu gefärbt, ne? Ja, sie sind Richtig. jetzt pink. Das. Ah doch, das hast du mir schon gezeigt. Ja, doch, das fand ich auch sehr gut. Naja. Freut mich. Genau, also kommentiert uns gerne. Teilt uns, liked uns, abonniert uns. Und vor allem kommentiert uns. Kommentiert uns. Das ist wichtig. Genau, wir verlinken euch das YouTube-Video noch. Damit ihr auch endlich mal alle wisst, wie man falsch seine Schuhe zubindet. Es ist aber halt nicht falsch. Das ist halt auch, das ist, glaube ich, es ist sogar genau das Gleiche. Also das Outcome. Naja, muss man dann mal sehen, ne? Ja, wird man dann auch mal sehen. Wird man mal. Ach, wir brauchen schon wieder so lange, um uns zu verabschieden. Aber macht nichts. Ja, Finde ich nicht wir schlimm. kommen einfach immer nicht weg voneinander auch. Na dann, machen wir jetzt halt mal Themenschwung zu Vatikanischen Kamelen. Absolut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles gefreut. Sehr. Das waren Carla und Jonas. Sie hauen was raus. In ihrem Podcast packen sie aus.